Alan Jackson, also The Fireflies Song von der CD Like Red on a Rose. Und was erstaunlich ist, dass es eine wunderbare CD ist, die Alan Jackson dort gemacht hat. Alles ganz ruhige Songs, nichts mehr von seinem Redneck-Gehabe, was er hier und da mal an den Tag gelegt hat, sondern ganz ruhige Lieder, die, ja, die alle zurückblickend sind. Also möglicherweise ist er auch schon in die Jahre gekommen. Ich weiß nicht, wie alt Alan Jackson inzwischen ist. Aber so alt kann er eigentlich nicht sein. Aber wie auch immer, er blickt zurück auf das, was mal gewesen ist. Wir hören noch einen Song von dieser CD. Dieser Song, der heißt Where Do I Go From Here? Und in Klammern, A Trucker's Song. Es geht darum, dass jemand seine Frau sucht oder seine Geliebte sucht oder sein Mädchen sucht und sie nicht findet. Und diese Frau, die heißt Susanna. Und die ersten paar Takte, die klingen dann tatsächlich auch so wie dieses Lied. Naja, wie Susanna eben. Und dann bekommt es eine eigene Melodie. Also noch einmal Alan Jackson, Where Do I Go From Here?